Mein Herz dichtet ein feines Lied. Ich will singen von einem König. Du bist der Schönste unter den Menschenkindern, mein Herr.